Father in heaven, we thank you for your word. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. That it is our life. Ist das unser Leben ist. Saves us. Es ist uns errettet. Delivers us. Es setzt uns frei. From so many bad decisions. Von so vielen schwierigen und falschen Entscheidungen und Konzepten. Lord, we know that there's a way that seems right unto to a man. Wir wissen, Herr, dass es Wege gibt, die den Menschen als richtig erscheinen. But the end is death. Aber am Ende steht der Tod. We thank you that your word leads to life. Wir danken dir, dass dein Wort zum Leben führt. Speak to us from heaven tonight. Sprich heute Abend vom Himmel zu we pray uns. In Jesus name. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. 2 Corinthians 6:1. And working together with him, we also urge you not to receive the grace of God in vain. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. And last week we defined that in light of verse 15 of chapter 5. Letzte Woche haben wir diese Sache im Lichte des Verses 15 von Kapitel 5 definiert. But starting with verse 14. Fangen wir beim Vers 14 noch an. For the love of Christ controls us. Denn die Liebe Christi drängt uns. And it controls us because we've concluded this. Und sie drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind. That one died for all, therefore all died. Dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben and sind. And he died for all. Und er ist für alle gestorben. So that. Damit. All right, let's repeat that. He died for all. So that er ist für alle gestorben, damit. There's a reason that he died for all. Es gibt einen Grund, warum er für alle gestorben ist. Because he wants a certain effect. Weil er möchte eine gewisse Wirkung erzielen. So he died for all, so that. Also er starb für alle, damit. They who live might no longer live for themselves. Damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. But for him. Sondern für ihn. Not to live for myself, but to live for him. Nicht für mich selbst zu leben, sondern für ihn zu leben. What a paradigm shift. Was für ein Wechsel in unserem Bezugsrahmen. And this is what it means to receive the grace of God effectively or effectually. Und das bedeutet es eigentlich, die Gnade Gottes auf effektive Weise anzunehmen. To have received the grace of God in vain. Die Gnade vergeblich angenommen zu haben. Was to have believed the grace of God for salvation. Das bedeutet es, die Gnade Gottes für die Errettung angenommen zu haben. But it didn't transform my life. Aber es hat keine Umwandlung in meinem Leben gegeben. From living for myself to living for him. Nämlich in der Sache, dass ich für mich selbst lebe und jetzt für ihn lebe. So we're all going to stand before the judgment seat of Christ in verse 10. Also wir werden im Vers 10 heißt es vor ihm stehen vor dem Richterstuhl Christi. We must all appear. Wir müssen da alle erscheinen. Before the judgment seat. Vor dem Richterstuhl Christi. And many people will hear the words in vain. Und viele Leute werden diese Worte hören, vergeblich. Some people won't even be there. Und manche wollen nicht einmal dort sein. In Matthew chapter 7. In Matthäus 7. We find it here in verse 21. Da finden wir das im Vers 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. But he who does the will of my Father, who is in heaven, will enter. Sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons? And in your name perform many miracles? Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? And then I will declare to them, und dann werde ich ihnen bekennen, I never knew you. Ich habe euch niemals gekannt. Depart from me. Weicht von mir. You who practice lawlessness. Ihr Übeltäter. That's another group of people. Das ist eine andere Gruppe von Personen. But this is speaking to believers here, 2 Corinthians 6. Aber 2. Korinther 6 spricht zu Gläubigen. This is when we appear before the judgment seat of Christ. Das ist also, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden. And we see the nail scars in his hands. Wir werden die Wundmale in seinen Händen sehen. They're still there. Sie werden noch da sein. And he's sitting there and the nail scars in his feet. Und er sitzt dort und wir sehen auch die Wundmale in seinen Beinen. And we're thinking, wow. Remember, in the Lord's resurrected body. Erinnert euch an das im auferstandenen Leib des Herrn. The scars are still there. Da sind die Wundmale noch zu sehen. Because he said to Thomas. Weil er sagt zum Thomas. Put your finger in my scar. Lege deinen Finger in meine Wunde. In my side. Lege deinen Finger in meine Wunde. Touch the wounds. Touch the scars. Berühre diese Wundmale. They're still there in his resurrected body. Also im auferstandenen Leib sind diese Wundmale noch da. To fail his grace, seine Gnade vergeblich zu empfangen, is to have been saved, bedeutet errettet worden zu sein. I lived my life for myself, aber ich habe mein Leben für mich selbst gelebt, even though he gave his life for me, obwohl er sein Leben für mich hingegeben hat, so that I might live for him, damit ich eben für ihn lebe. But I didn't. Aber ich habe es nicht gemacht. Okay, let's read on now. Lesen wir weiter nun. Let's go to verse 3. Giving no cause for offense in anything. Gehen wir zum Vers 3, Kapitel 6. Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß. So that the ministry will not be discredited. Damit der Dienst nicht verlästert werde. Right? Giving no offense for anything. Wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß. For the sake of the ministry. Damit der Dienst nicht verlästert wird. Verse 4. Here's our verse tonight. Vers 4, und das ist der Vers für den heutigen Abend. But in everything, sondern in allem, commending ourselves as servants, empfehlen wir uns als Gottes Diener. Think of that for a moment. Denk du mal kurz darüber nach. In everything, in allem, in everything, in allem, in the church, in der Gemeinde, in school, in der Schule, in the kindergarten, Kindergarten, on the worship team, beim Anbetungsteam, on the buffet table, beim Buffettisch, with the kids, mit den Kindern, visiting my relatives, wenn ich meine Verwandten besuche, in everything, in allem, every circumstance I commend myself as a servant of God. In jedem Umstand sehe ich mich als Diener Gottes. And I looked up the word commend in the Greek. Und dieses Wort empfehlen, wie es hier heißt, habe ich im Griechischen nachgesehen. It's the same word we find in Romans chapter 5 verse 8. Das ist dasselbe Wort, das ich auch in Römer 5, Vers 8 finde. It says, but God, in the King James, commended his love toward us. Da heißt es in der King James Version, Gott aber erweist seine Liebe zu uns. In my version, the NASB, it says, but God demonstrated his love toward us. Also in der Übersetzung, die Pastor Rob verwendet, heißt es, Gott demonstriert seine Liebe. And it means to present something. Und es bedeutet, etwas zu präsentieren. As worthy of notice. Und zwar im Sinne von etwas Wertvollem, das anerkannt werden sollte. In Romans 16:1, in Römer 16:1, Paul says, I commend you to our sister Phoebe. Da heißt es von Paulus, ich empfehle euch aber unserer Schwester Phoebe. I commend you, our sister Phoebe, she'll take care of you. Ich empfehle euch an meine Schwester Phoebe, sie wird sich um euch kümmern. Yeah, I commended you to her. Ich habe euch ihr empfohlen. I presented you as something worthy of notice. Ich habe euch da als jemand vorgestellt, der es wert ist, von dem worthy soll man Notizen nehmen. Of kindness. Also der wert ist, dass man ihm mit Güte begegnet. Worthy of care. Wert ist, dass man sich um ihn kümmert. And he says, in everything, und dann heißt es, in allem, we present ourselves as worthy of notice. Da in allem empfehlen wir uns selbst. We present ourselves as servants of God. Wir empfehlen uns selbst als Gottes Diener. And this is worthy to be noted. Und das ist es wert, dass es gesehen wird, anerkannt wird. In much endurance. Und zwar in vielem Ausharren. Now he mentions a lot of things here. Und hier werden dann viele Dinge erwähnt. 18 times he uses the word in. 18 Mal kommt das Wort in vor. The first one, und das erste Mal, is a virtue. Da geht es um eine Tugend. In much endurance. In vielem Ausharren. In much endurance. In vielem Ausharren. I endure many things, Paul says. Ich erdulde vieles, sagt Paulus. And in that endurance, und in diesem Ausharren, you can take notice, da kannst du davon Notiz nehmen, that I and my colleagues, we are servants. Dass ich und meine Freunde Diener sind. In much endurance. In vielem Ausharren. And then he mentions three difficult things. Und dann werden drei schwierige Dinge genannt. And three things more. He mentions nine difficult things. Also neun insgesamt, die schwierige Situationen beschreiben. In afflictions. In Bedrängnissen. This is where there's no relief. Einfach, wo es keine Befreiung gibt. I'm afflicted. Ich werde da bedrängt. I got a bad back. Ja, zum Beispiel Rückenprobleme. I got this tooth. Ich habe diesen, no relief. Diesen schmerzenden Zahn und da gibt es keine Befreiung davon. I got a slip disc. Oder mir ist da ein Wirbel verschoben. I got this bad knee. Ich habe schlimme Knieprobleme. I broke in 1950. Ich habe da gebrochen. 1950 ist mir das Knie gebrochen. So Marty used to say, Marty Vieter. My back, I heard it in 1950. Hat er nur gesagt, der Rücken, ja, den habe ich mir da 1950 verletzt. Yeah, Marty. Affliction, there's no relief. Also Bedrängnis, da gibt es keine Befreiung davon. Then in hardship. Dann in Nöten. And that means there's no end. Das heißt, es gibt da kein Ende. It's like no end to this. Kein Ende absehbar. I said I do and we're married for good. There's just no end. Also ich habe gesagt, ja, ich will und das ist einfach jetzt unabsehbar. I'm not talking about my marriage, I'm talking about someone else. Also ich spreche jetzt nicht von meiner Beziehung, aber von jemand anderem. This is hardship. There's no end. Das ist wirklich eine Not. Da gibt's kein Ende. I have to look in the mirror every day. Ich muss jeden Tag in den Spiegel blicken. And there's just no end to it. Es gibt einfach kein Ende dafür. Wow, hardship. Das ist eine Not. I'm afflicted. Ich werde bedrängt. There's no relief. Keine Befreiung. I'm in hardship. Ich habe da Nöte. There's no end. Kein Ende absehbar. I'm in distress. In Ängsten. And there's no escape. Und es gibt keinen Ausweg. Situations, there's just no way out. Es gibt da keinen Ausweg in diesen Situationen. But in all of these, aber in all dem, the Apostle Paul was a servant. War der Apostel Paulus ein Diener. Every time. Jedes Mal. Vers 5. In beatings. In Schlägen. In imprisonments. In Gefängnissen. In riots. In Tumulten. In labors. In Mühen. In sleeplessness. In Wachen. In hunger. In Fasten. Okay, turn to Acts 16. Blätter zur Apostelgeschichte 16. Let's take an example out of the life of the Apostle Paul. Nehmen wir jetzt ein Beispiel her aus dem Leben des Apostel Paulus heraus. He gets a vision in Acts 16. In Apostelgeschichte 16 erhält er eine Vision. Vers 9. A vision appeared to Paul in the night. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. A man of Macedonia was standing and appealing to him, saying, "Come over to Macedonia and help us." Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. So they went. Also gingen sie dorthin. In verse 12 they came to Philippi. In Vers 12 kommen sie nach Philippi. The leading city of Macedonia. Das war die erste Stadt jenes Teiles in Mazedonien. And they led this woman to the Lord in verse 14, Lydia. Und in Vers 14 ist die Rede von Lydia, die sie zum Herrn leitet. She was a professional business lady. Sie war eine Geschäftsfrau. And she was a worshipper of God. Und sie betete Gott an. And as they were preaching in the city, und als sie da in der Stadt so predigen, there was this demon-possessed girl, kommt dieses dämonenbesessene Mädchen, who could speak for the devil, sie konnte für Satan sprechen, and she was kind of supernatural, sie war in gewisser Weise übernatürlich, and they were making a lot of money, und sie haben viel Geld damit verdient, off of her, von ihr, and she would follow the apostle Paul around and Silas, und sie ist dem Apostel Paulus und dem Silas nachgegangen, and she'd always blurt out. Hat immer hinausgebrüllt, probably in a mocking way, vielleicht auch auf spötterische Weise, these are men, these men are bond servants of the Most High God. Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten. Who are proclaiming to you the way of salvation? Die euch den Weg des Heils verkündigen. And she did this over. In verse 18, she continued to do this many days. Und in Vers 18 heißt es, dass sie das immer wieder machte, viele Tage. Here she comes again. Da kommt sie schon wieder. These men are men of the Most High God. Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten. And she'd say it over and over. Und sie wiederholt das and immer I, wieder. I like this verse here so much. The next part it says, but Paul was greatly annoyed. Und ich mag also diesen Teil des Verses hier, wo es heißt, Paulus wurde unwillig. Verse 18, yeah, he was greatly annoyed. Isn't that releasing? Ist das nicht irgendwie freisetzend? Makes you feel good. Fühlt ihr euch da nicht gleich that wohl? That Paul got annoyed. Did you ever get annoyed? Also, dass er irritiert wurde, yeah, oder unwillig, ja. Annoyed? You ever been greatly annoyed? Also, seid ihr schon mal in großem Stil irritiert worden? Yeah, but Paul was greatly annoyed and turned and said to the Spirit, So Paulus wurde da irritiert und er wandte sich um und sprach zu dem Geist. I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. And it came out that very moment. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. But the masters saw that their hope of profit was gone. They seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the authorities. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Verse 23, when they had struck them with many blows. Vers 23. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, they threw them into prison, warfen sie sie ins Gefängnis, commanding the jailer to guard them securely, und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. And that means something like this. Und das bedeutet in etwa Folgendes. We got two very important prisoners here. Wir haben hier zwei ganz wichtige Gefangene. If they're missing, wenn die, wenn die verschwinden, something's gonna miss off you. Dann wird bei dir auch was fehlen. Very slowly. Und zwar ganz langsam. You get what I mean? Ich meine, verstehst du, like was ich meine? Like eyes and then ears and then nose. Zuerst die Augen, dann die Ohren, and then dann fingers die Nase, and toes. Dann die Finger und die Zehen. You get what we mean, right? Ja, du verstehst, was wir meinen. Verse, you see it in verse 24. And he having received such a command. Vers 24 sieht man das. Da heißt es: Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, threw them into the inner prison, in das innere Gefängnis, and fastened their feet in the stocks, und befestigte ihre Füße im Block. But about midnight, Paul and Silas were complaining and trying to figure out how to escape. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Steht nicht da. Sie haben sich beklagt und haben versucht wegzukommen. Yeah, at midnight, Paul and Silas were much complaining. Also um Mitternacht heißt es, dass sie sich sehr viel beklagt and were haben. Arguing. Und sie haben da argumentiert. Whose fault it was that they were in prison. Wessen Fehler es nun war, dass sie im Gefängnis landeten. And they were trying to figure out how to get out. Und sie haben versucht, sich da einen Plan zurechtzumachen, and wie sie the wieder prisoners rauskennen. Were listening to them. Und die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. No, it doesn't say that. Nein, das heißt es eben nicht. It says, but about midnight, Paul and Silas were praying. Das heißt hier, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas. And singing hymns of praise to God. Und sie sangen Gott Lob. Come on, this is incredible. And the prisoners were listening to them. Und das ist unglaublich. Und die Gefangenen, sie hörten ihnen zu. These guys were beaten with many blows. Diese Leute wurden eigentlich mit vielen Schlägen geschlagen. They were bleeding all up and down their back. Sie bluteten auf ihren ganzen Rücken. Thrown into the deepest prison. Wurden ins innerste Gefängnis geschmissen. And then they've got those iron stocks on their feet and hands. Und dann sind da diese eisernen Fesseln an ihren Füßen und an ihren Händen. Probably really cold, damp. War vielleicht ziemlich kalt und so ganz probably dumm. Thirsty. Sie waren sicherlich durstig. And now it's about midnight. Und nun ist es Mitternacht. What do you do? Was machst du dann? You represent yourself as something worthy of notice. Du präsentierst dich selbst als jemand, der es wert ist, von dem Notiz genommen werden soll. Silas, don't forget. Silas, vergiss nicht. We're on stage. Wir sind da auf einer Bühne. A lot of people here watching us. Sind da viele Leute hier, die uns beobachten. What do you want to do? Was willst du machen? I want to commend ourselves as servants of God. Ich möchte mich selbst als Diener Gottes empfehlen. So let's not pick at the wounds so much. Also schauen wir nicht so sehr auf diese Wunden. Why don't we pray? Beten wir. Silas, you pray first. Du betest zuerst, Silas. Pray for five people you can't stand. Bet doch für fünf Leute, die du nicht aushaltest. Let's pray for those people upstairs, you know? Beten wir für die Leute, die da oben sind. Just beat us to a pulp. Die uns einfach ganz blutig geschlagen haben. Let's pray for them first and then let's kind of work our way around the world a little bit. Bitten wir zuerst für die und dann schauen wir, dass wir weiterkommen in der gesamten Welt. Let's pray for a while. Also beten wir ein wenig. And then they say amen and then Paul says let's sing. Und dann sagen sie amen und Paulus schlägt vor, dass sie singen sollen. Isn't it nice that the apostle Paul sang? Das ist nicht schön, der Apostel Paulus, er sang da. I wonder what his voice sounded like when he sang. Ich weiß nicht, wie seine Stimme klang, als er sang. Probably not that great actually. Vielleicht nicht so großartig. But he sang. They sang hymns. Aber sie sangen Hymnen. They started singing something like. Sie haben begonnen zu singen, so vielleicht wie. Lord, you are more precious than silver. Come on, Silas, sing with me. Komm, you Silas, do the sing harmony. Mit mir. I can't sing harmony. Du singst die zweite Stimme. Ich kann keine zweite Stimme singen. Come on, just try it. Na komm, versuch's einfach. Alright, you sing Melody, I'll do harmony. Okay, du singst die Melodie und ich sing die zweite. And they're just singing in the dungeon. Und die singen da in diesem Verlies. And their voices are coming up throughout the prison. Und diese Stimmen steigen hoch da aus diesem Gefängnis. And maybe they know it or not, but the prisoners are listening. Und vielleicht wussten sie es oder auch nicht, aber die anderen Gefangenen hörten zu. And suddenly there came a great earthquake. Und plötzlich gab es ein großes Erdbeben. I mean, like everything is shaking, like. Einfach wirklich ein Erdbeben, wo alles gezittert hat. Should we keep singing? Sollen wir weiter singen? And it's just like, oh my gosh, oh my God, oh boy, it's an earthquake! Ein Erdbeben. And the whole place is shaking. Und alles wackelt. Doors are breaking. Die Türen brechen auf. Ceilings are falling in. Die Decke stürzt ein. Pulpits falling apart. Kanzel geht auseinander. So that the foundations of the prison house were shaken, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. And immediately all the doors were open and everyone's chains were unfastened. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Boy, God really hears prayer. Also Gott hört wirklich Gebete. Thank you, Paul. That was such an ingenious idea to pray. Danke, Paulus. Das war wirklich eine wunderbare Idee zu beten. Next verse says, and then when Paul and Silas saw the open doors, they bolted out. Im nächsten Vers heißt es, als Paulus und Silas die offenen Türen sahen, da stürmten sie hinaus. And the next thing we knew, they were in Corinth. Und das nächste, was wir dann lesen, ist, wir sehen, sie waren in Korinth. The next verse says Paul and Silas says praise the Lord. Im nächsten Vers heißt es Paulus und Silas sie sagten preist den Herrn. For God is faithful. Denn Gott ist treu. Let's get out of here. Schauen wir, dass wir rauskommen hier. And Paul and Silas ran through the prison. Und Paulus und Silas sie rannten durch das Gefängnis. And all the way down to Athens. Und bis nach Athen weiter. And never went back to Philippi again. Und kamen niemals mehr nach Philippi zurück. And God was faithful. Und Gott war treu. Right? It would have been so easy. Das wäre so einfach gewesen. I mean, you're praying, meine, du betest. Lord, by faith we thank you. Herr, im Glauben wollen wir dir danken. Ooh, for these, oh man, wait, oh, oh, oh, oh, you're right? Yeah, wait, geht's gut? Oh, oh, man, that guy was big. Der war riesig, der Kerl. Man, he liked it too. All right, just relax, Silas, and don't move too much. Entspann dich, Silas, und beweg dich einfach nicht. Lord, we versuchen wir es nochmal. Lord, we thank you for this night. Thank you. Herr, wir danken dir für diesen Abend. Let's pray for these people, for this area. Wir wollen für diese Leute beten und für dieses Gebiet. I just want to sing a song now. Jetzt wollen wir ein Lied singen. Lord, just get us out of here as soon as you can. Herr, sobald es möglich, bring uns da raus, Herr. We're going to sing a song of faith now. Danke, Herr. Wir wollen jetzt ein Lied singen im Glauben. About your miracles. Über deine Wunder. Amen. Amen. And all of a sudden. Und plötzlich. And everything, the earthquake comes, the doors are open. Und dieses Erdbeben geschieht und die Türen öffnen sich. Paul and Silas look at each other. Und Paulus und Silas blicken sich an. Probably and Silas is thinking, let's go. Und vielleicht denkt der Silas, hinaus da. But it doesn't say that. It says in verse 27. Aber das heißt es hier nicht. Das heißt im Vers 27. When the jailer awoke and saw the doors open, also aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen he drew his sword and killed himself because Paul and Silas were gone. Zog er das Schwert und brachte sich um, weil Paulus und Silas weg waren. Doesn't say that, does it? Nein, das heißt es hier nicht. It could have said that. Es hätte so sein können. It could have said when the jailer awoke and saw the prison doors open, he drew his sword and killed himself because Paul and Silas and all the prisoners were gone. Es hätte hier stehen können, als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, da zog er sein Schwert und tötete sich, weil Paulus und Silas weg waren. Also seien wir doch ehrlich, wie viele von uns wären einfach hinausgestürmt? Ich wäre weg gewesen. If I wasn't in my right mind. Wenn ich nicht bei rechten Sinnen wäre. If I wasn't commending myself as a servant in the situation. Wenn ich mich nicht da als Diener Gottes empfohlen hätte in der Situation. Paul and Silas would have been gone. Paulus und Silas, sie wären weg gewesen. But they had a deep conviction about every circumstance they were in. Aber sie hatten eine tiefe Überzeugung in Bezug auf alle Situationen, in denen sie sich befanden. Thank God, it says verse 27, when the jailer awoke and saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself. Sagen wir Gott Dank, dass es im Vers 27 heißt, Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen. Smash. Oh my gosh. He comes running down. Er rennt da hinunter. All the doors are open. Alle Türen sind offen. He remembers what that guy said. Und sie erinnern sich an das, was dieser Mann gesagt hat. First your eyes. Zuerst die Augen. Then your ears. Dann die Ohren. Then your nose. Dann die Nase. Then tooth by tooth by tooth. Dann ein Zahn nach dem anderen. Then your fingers. Dann deine Finger. If they get away. Wenn die entkommen. And he remembered what this guy had said, you know. Erinnert sich an das, was dieser Mann gesagt hat. So he took his sword. Also zieht er sein Schwert. Put it on his solar plex. Und er setzt es dann am Solarplex. Probably grabbed it with his hands backwards. Er nimmt es vielleicht so mit seinen Händen und. And say goodbye, my love. Er sagt auf Wiedersehen. Goodbye, children. Auf Wiedersehen, mein Liebling und meine Kinder. I love you. Ich liebe euch. And Paul says, wait a minute, wait a minute. Und Paulus ruft, Moment Hold mal. It. Moment mal. Verse 28, but Paul cried out with a loud voice. Vers 28. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Do not harm yourself, for we are all here. Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Who do you think is the one who kept everybody else from running away? Was glaubst du denn, wer all die anderen aufgehalten hat, wegzulaufen? Definitely Paul and Silas. Ganz sicherlich Paulus und Silas. And he called for lights and rushed in. Er aber forderte Licht und sprang hinein. And trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. And after he brought them out and said, und er führte sie heraus und sprach, Sirs, ihr Herren, what must I do to be saved? Was muss ich tun, dass ich errettet werde? Could you imagine if they were not servants in the situation? Könnt ihr euch vorstellen, was passierte, wenn sie keine Diener in dieser Situation this gewesen wären? This guy would not have been saved. Es wäre dieser Mann nicht zur Errettung gelangt. If they had been opportunists. Wenn sie Opportunisten gewesen wären. Hey, look, Paul. I mean, I understand we're serving the Lord. Hey, Paulus, ich verstehe schon, wir dienen dem Herrn. But I mean, come on. I mean, the doors are open. Aber bitte schau doch die Tür, die sich öffnet. I mean, God even did that. Ich meine, sogar Gott hat das Let's gemacht. Let's save ourselves. Come on. Also komm, wir wollen uns doch retten. Let's think of us just once. Also denken wir doch einmal nur an uns. Come on, I'm telling you, let's go. Komm, ich sag dir, gehen wir. No, we stay. Nein, wir bleiben. We stay. Wir bleiben. We stay in a situation. Wir bleiben in der Situation. As servants of God. Als Diener Gottes. Oh man. Oh boy. And then suddenly this guy appears with his sword pulled and probably in his solar plex ready to go. Und plötzlich erscheint dieser Mann da mit seinem gezogenen Schwert und setzt das Schwert schon an. And they lead him to Christ. Und sie leiten ihn zu Christus. Verse 31, a very hallmark verse. Vers 31, ein richtiger Meilenstein als Vers. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. And they spoke the word of the Lord to him together with all who were in his house. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. It's incredible, they went to his house. Doch unglaublich, sie gingen zu ihm nach Hause. The earthquake happens. Dieses Erdbeben geschah. All the doors are open. Alle Türen sind offen. He's there, his life has been spared by Paul and Silas. Und er ist da und sein Leben wurde eigentlich von Paulus und Silas verschont. And he says, thank you. Und er sagt danke. I want to believe. Ich möchte jetzt glauben. Hey, you know what we can do right now? Wisst ihr, was wir jetzt tun könnten? Since I was dead anyway, nachdem ich ja ohnehin gestorben wäre, why don't you guys all come to my house? Warum kommt ihr nicht alle zu mir ins Haus? What are you guys doing now? Hey, yes. Ich meine, was macht ihr jetzt? Just come to my house. Kommt einfach, kommt in mein Haus. You can't do that. I can do anything. I was dead. Ich kann alles tun. Ich wäre ja gestorben. Just come to my house. You guys want to come to my house? Wollt ihr zu mir kommen in mein Haus? We'll have a Bible study or something. Can you sing? Wir könnten einen Bibelkreis machen. You sing that song again? Kannst du dieses Lied nochmal singen? And he takes I don't know who he took, but at least he took Paul and Silas to his home. Also ich weiß nicht, wen er damit sich nach Hause genommen hat, aber zumindest Paulus und Silas. He took him to his home. Zu sich nach Hause. They were supposed to be in prison. He took him to his home. Die sollten im Gefängnis sein, aber sie kamen zu ihm nach Hause. Like this big guy, this jailer. Dieser große Mann da, dieser Gefängniswärter. With these huge arms. Diesen riesigen Armen. And tattoos. Und tätowiert. And here comes Paul and Silas. Und da kommt der Paulus und der A couple Silas. Of new prisoners, huh? A couple of new prisoners. ein paar neue Gefangene. Yeah, come right this Silas und Paulus. Way, gentlemen. Aber kommt so her, ihr zwei. Yeah, come right this way. Kommt so mal, da geht's lang. And suddenly, smash, crash, and the Lord is there. Und plötzlich all dieses Erdbeben und der Herr ist da. Everything happens, and this guy's walking down the street. You come to my house with me, please. All das geschieht und dann geht dieser Mann auf der Straße und sagt, komm zu mir nach Hause. You know, I'm not a bad guy. Ich bin kein schlimmer Mensch. My wife, she's a sweetheart. Und meine Frau ist ganz lieb. And you gotta meet my kids. They're wonderful. Und ihr müsst auch meine Kinder kennenlernen. Sie sind ganz wunderbar. Verse 33, he took them that very hour of the night and washed their wounds. Vers 33, und nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. And immediately he was baptized. Und ließ sich taufen. He and all his household. Und all die Seinen zugleich. And he brought them into his house. Und führte sie hinauf in sein Haus. And set food before them and they and rejoiced greatly. Ließ ihnen den Tisch decken und jubelte. Having believed in God and his household. An Gott gläubig geworden I'm mit sorry, seinem ganzen with his whole household. An Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Amazing, Haus. Huh? Erstaunlich, nicht wahr? 2. Corinthians 6, just read it one more time. 2. Korinther 6 wollen wir nochmals lesen, ganz kurz. Verse 3, giving no offense in anything. Wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß. So that the ministry will not be discredited. Damit der Dienst nicht verlästert werde. What ministry? Welcher Dienst? The ministry of reconciliation. Der Dienst der Versöhnung. God is not holding the trespasses of the world against them. Gott hält ihnen die Übertretungen in der Welt nicht vor. In verse 19 of chapter 5. In Vers 19 von Kapitel 5. What an incredible message. Was für eine unglaubliche Botschaft. Almost unbelievable message. Beinahe unglaubliche Botschaft. That message can't be true. Diese Botschaft kann doch nicht wahr sein. It is true. Aber sie ist wahr. God doesn't count your trespasses against you. Gott rechnet euch eure Übertretungen gegen euch nicht an. As far as the east is from the west, he separated you from your sin. So weit wie der Osten vom Westen entfernt ist, hat er die Sünden von euch weggetan. In the book of Micah it says he took your sin and put it in the deepest sea. Im Buch von Micha heißt es, er hat sie in die Tiefen des Meeres getan. Die it can't be true. Das kann gar nicht wahr sein. No, it can't be true. Nein, das kann nicht it's wahr sein. It's too incredible, too unbelievable. Es ist zu unglaublich. It is true. Es ist wahr. But what if it is true, then what will people live like? Nun, aber was ist, wenn das wahr ist? Wie sollen die Leute dann leben? If people know that God has covered their transgressions. Wenn die Leute wissen, dass Gott ihre Übertretungen bedeckt. What will they be like? Wie, was sind sie dann? Wie if sind people sie? Know that everything they commit is in the deepest sea. Wenn die Leute dann wissen, dass all das, was sie an Übertretungen begangen haben, in die Tiefe des Meeres geht. What if people realize that they are not their sin? Was ist, wenn die Leute erkennen, dass sie nicht ihre Sünden sind? What will they live like? Wie werden die dann leben? What will they live like? Wie die dann leben werden? They'll live like me. Sie werden so wie ich leben. And Silas. Wie ich und Silas. Servants of God. Als Diener Gottes. In every situation. In jeder Situation. That's what they'll live like. So werden sie leben. If they understand the message. Wenn sie die Botschaft verstehen. If they humble their heart. Wenn sie demütig im Herzen sind. This is what they should live like. Dann sollten sie so leben. Because this was God's intention. Weil das war die Absicht von Gott. So that. Damit. They might not live for themselves. Damit sie nicht länger für sich selbst leben. Wow. And so Paul and Silas were blameless in their life. Und so lebten Paulus und Silas ohne Schuld. So that no one could look at their lives. Damit niemand auf ihr Leben blicken hätte können. And say, look, this is what the message does. Und sagen hätte können, schaut mal, das ist es, was diese Botschaft hervorbringt. You, it's a worthless message. Ich habe euch doch gesagt, das ist eine wertlose it Botschaft. Doesn't work. Die funktioniert nicht. Let's go back to the law. Gehen wir doch zurück zum Gesetz. And Paul said, no, we live our life in such a way. Und Paulus sagt aber nein, wir leben unser Leben auf solche Weise, that nobody can do that. Dass das niemand sagen kann. And in every situation. Und in jeder Situation empfehlen wir uns selbst als Diener Gottes. And I think the only way you can do that is to be thinking that before the circumstance. Und ich glaube, auf die einzige Art und Weise kann man das tun, wenn man vor den Umständen so denkt. Right? Or to be have your mind renewed in the circumstance. Oder wenn du in deinem Sinn erneuert wirst in der Situation. The natural will come first. Weil das Natürliche, die natürliche Gesinnung kommt zuerst. 1. Corinthians 15:46. 1. Korinther 15:46. But then the spiritual. dann kommt erst die Geistliche. And maybe I want to run out that door. Und vielleicht möchte ich da hinauslaufen aus dieser Tür. Maybe I want to punch that guy in the nose. Vielleicht möchte ich dem eine zurück. But wait a minute. Wait a minute. Aber Moment mal. Wait a minute. Moment mal. Let's pray. Beten wir. Right. Ja. We're servants of God. Wir sind Diener Gottes. Let's be careful. Wir wollen achtsam sein. Amen. Amen. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For such a great message. Für so eine große Botschaft. You do not count our sins against us. Du rechnest uns unsere Übertretungen nicht an. We are not our sin. Und wir sind nicht unsere Sünden. We are perfect in your eyes. Wir sind vollkommen in deinen Augen. All of our sins are put on Christ. Alle unsere Sünden wurden auf Christus gelegt. Past, present and future. Die der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. And Lord, we pray. Und Herr, wir beten. In our short time on earth. Dass in dieser kurzen Zeit, die wir auf der Erde verbringen, dass wir deine Gnade nicht vergeblich empfangen, sondern dass wir uns wirklich selbst something worthy to be noticed, als jemand darstellen, der es wert ist, dass von ihm Notiz genommen wird. Of God in every situation. Nämlich Diener Gottes in jeder Situation. In, Jesus name we pray. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Amen.